Ich hasse, wenn du Recht behältst und deine Lügerei. Ich hasse, wenn du mich zum Lachen bringst. Ich hasse, wenn du nicht da bist und dass du mich nicht angerufen hast. Doch am meisten hasse ich, dass ich dich nicht hassen kann. Nicht mal ein wenig, nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein wenig. Nicht mal ein bisschen. Feel the darkness in my heart. Mich allein, du willst gehen, ich kann es nicht verstehen. Du bist gegangen, ohne mich, ich bin zerbrochen, ohne dich. Reißt das Herz aus meiner Brust, hinterlässt nur bloßen Frust. Kein Gedanke mehr an mich. Recht behältst und deine Lügerei. Ich hasse, wenn du mich zum Lachen bringst. Ich hasse, wenn du nicht da bist und dass du mich nicht angerufen hast. Doch am meisten hasse ich, dass ich dich nicht hassen kann. Nicht mal ein wenig, nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein wenig, nicht mal ein bisschen.